Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Nummer 7a, Zwischenfolge. Corona etc. pp. Der geneigte Hörer sollte zu Hause bleiben. Naja, sollte. Denn auch mit den neuen Regeln darf man raus. Und das ist gut so. Neue Regeln, Kontaktverbote, die in NRW mit Null Toleranz durchgesetzt werden sollen. Ich bin gespannt. Im Netz wird schließlich schon davon berichtet, dass irgendwo irgendwelche Studenten in der Öffentlichkeit Kinosessel aufbauen. Fake oder nicht fake? Das ist hier zunächst die Frage. Deutschland benötigt bekanntermaßen die Salamitaktik. Alle paar Tage ein Stückchen mehr, damit die Bevölkerung sich langsam an das Notwendige gewöhnt. Tröpfchen für Tröpfchen. Dabei nur nicht das Fass überlaufen lassen, das wäre fatal. Gefährlich ist's, den Loi zu wecken. Loi bedeutet in diesem Zusammenhang angemerkt übrigens Löwe. Dennoch, wer zwischen den Zeilen liest oder hört, sollte verstanden haben, dass es noch länger dauert und das auch muss. Auch wenn eine Maßnahmereglementierung befristet eingesetzt wird, lässt der Wille, kleineren Unternehmen zunächst Hilfen für 3 Monate zu gewähren, darauf schließen, dass man bereits jetzt schon mit einem noch längeren Zeitraum rechnet. Und damit es nicht zu lange wird und der gemeine Corona-Schutzmaßnahmenverweigerer spurt, hat sich der Tiger der Landesregierung Zähnchen wachsen lassen. Der Bußgeldkatalog zur Corona-Schutzverordnung ist erlassen und winkt mit empfindlichen Strafen. Jetzt steigt die Spannung, ob der Tiger seine neuen Zähne auch nutzt. Wer nachlesen mag, findet die Dokumente auf www.land.nrw/corona. Nun, wer sich jetzt politisch mit dem richtigen Maß beweist, kann auf Muttis Erbe hoffen. Weshalb sich allenthalben zwar schon fleißig profiliert wird, was allerdings nicht darin begründet ist, dass unsere Kanzlerin derzeit als aufgrund eines nicht auszuschließenden Corona-Kontakts zu Hause verweilen muss. Doch auch an möglichen Erbfolgern müsste der Corona-Krug gegebenenfalls erst einmal vorüberziehen. Risikogruppenangehörigenrisiko eben. Apropos Risiko. Neulich erzählte mir die Holde, dass Menschen sich mit Masken und Einweghandschuhen vor Infektionen schützen. Grundsätzlich sehr löblich, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Daher hierzu ein paar Anmerkungen. Eine Person will sich vor dem Coronavirus schützen, verwendet darum Maske, / Mundschutztuch oder ähnliches und Einweghandschuhe. Wo zieht sie sie an? Nach dem Aussteigen aus dem Auto oder vorher? Nehmen wir an, danach. Sie geht in das Kaufhaus, nimmt sich einen Einkaufswagen und belädt den Wagen mit Waren. Sowohl der Griff des Einkaufswagens als auch die Waren könnten kontaminiert sein. Und die Handschuhe können dicht sein, müssen es aber nicht. Sie werden nicht zu 100%, sondern nur mittels Stichprobe auf zum Beispiel Löcher geprüft. Vorab wird ein sogenannter AQL-Wert festgelegt. AQL bedeutet Acceptable Quality Level oder akzeptables Qualitätslimit. Dieser Wert beschreibt, wie viele Teile innerhalb der Stichprobe fehlerhaft sein dürfen, um das produktionslos freigeben zu dürfen. Je größer die Zahl, umso schlechter die Qualitätslage. Für medizinische Handschuhe liegt der höchste zugelassene Wert bei 1,5. Darum tragen Chirurgen meist 2 Paar Handschuhe. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Handschuhe fehlerhaft sind und sich die Löcher an derselben Stelle befinden, ist verschwindend gering. Zurück zum Einkauf. Zum Abschluss des Einkaufs wird bezahlt. Mit Karte oder Bargeld? Minimieren wir das Risiko und wählen Karte. Fasst man die Karte mit Handschuhen an oder zieht man dafür die Handschuhe aus? Entweder man kontaminiert sich die Karte mit den gegebenenfalls kontaminierten Handschuhen oder man benötigt gegebenenfalls nach dem Bezahlvorgang neue Handschuhe, um den Wagen zum Auto zu fahren. Dort lädt man ein. Mit oder ohne Handschuhe, egal. Die Waren sind gegebenenfalls ohnehin kontaminiert, der Klappkorb, die Tasche oder was weiß ich, gegebenenfalls damit auch. Jetzt Handschuhe ausziehen, Hände desinfizieren und hoffentlich schon die Tür geöffnet haben, denn der Türgriff, naja, wer weiß, wer im Vorbeigehen draufgehustet hat. Zu Hause angekommen, muss der Einkauf ins Haus. Erneut Handschuhe anziehen? Die sind nach dem Anfassen des Einkaufs gegebenenfalls gleich wieder kontaminiert. Türklinke? Einkauf auf den Tisch? Wird jedes Teil so behandelt, als wäre es kontaminiert? Die Käsepackung, der Joghurtbecher eben, alles erst ausreichend flächendesinfiziert, bevor sie, er, in den Kühlschrank kommt? Ja, die Einwirkzeit muss sicher eingehalten werden. Nicht? Was ist mit der Geldkarte, dem Portemonnaie, den Klamotten? Zwischendurch am Auge gejuckt? Weiß man nicht? War gegebenenfalls unbewusst? Fazit: Einmalhandschuhe werden das Problem vermutlich nicht lösen. Sie sind lediglich problematisch im Umgang und verschwenden Ressourcen, die andernorts notwendiger benötigt werden. Handdesinfektionsgel für zwischendurch und Händewaschen ist meines Erachtens die bessere Lösung. Mundschutztücher und Masken kleiner FFP3 schützen andere Menschen vor Ansteckung durch den Träger, nicht jedoch den Träger selbst. Das kann aber auch ein Tuch oder ein Schal als Tröpfchenfänger. Und zu Hause bleiben schützt sicherlich am besten. Und als neueste Meldung vom Tage wurde öffentlich-rechtlich gezwitschert, dass Hausärzte ihre Patienten telefonisch für 2 Wochen krankschreiben können, sofern sie Erkältungssymptome zeigen. Ich muss also meine Aussage von neulich revidieren. Sonderangebot: Ein 2 Wochen Blaumachschein für jetzt nur noch einen Anruf, das heißt glatte 100% mehr. Da werden sich wieder einige ärgern, letzte Woche nur die Hälfte bekommen zu haben. Unterbrechen wir das Thema Corona kurzzeitig an dieser Stelle und Themen wechseln zum Geocaching. Die UEFA hat die Champions League und irgendwelche Europa League Endspiele der Herren auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Champions League Finale der Frauen bekommt, wie man lesen kann, einen neuen Termin, und ich weiß nur, dass es sich hier um Fußball handelt, der mich kaum bis gar nicht interessiert. Die Orga von Event am Meer 2020 ist da schon weiter, denn der neue Termin steht fest. Es soll nun vom 5. bis 7.9.2020 stattfinden, wenngleich ich auch für diesen Termin meine ganz persönlichen Bedenken hege. Das Listing gibt's quasi unverändert unter der Nummer GC83TXX. Der geneigte Zuhörer bemerkt: Podcasts können mannigfaltigen Zwecken dienen. Sie können informieren, desinformieren, unterhalten, die Langeweile vertreiben, berieseln und was weiß ich nicht noch alles. Themen gibt es auch ohne Ende, zum Beispiel Geocaching. Das praktiziere ich in gewisser Weise noch, also darf ich mich Einwohner von Dosenhausen nennen. Uneigentlich vielleicht auch nicht, denn als Flo und ich seinerzeit diesen Podcast ins Leben riefen, war zumindest mir nicht bewusst, dass es einen Ort namens Dosenhausen gibt. In echt. Mit eigener Feuerwehr und allem Pipapo. Mit diesem Ort habe ich und hatten wir nie etwas zu tun. Unser, das heißt jetzt mein Podcast Dosenhausen, bezieht sich auf einen virtuellen Ort, an dem die Dosen bzw. ihre Leger und Sucher hausen. Damit ist die Grundausrichtung klar, aber das soll nicht alles sein. Einige Podcaster trennen Geocaching und PP, also ihren Personal Podcast, und veröffentlichen daher 2 oder noch mehr Podcasts. Das möchte ich derzeit nicht. Ich habe mangels Statistik, Webseite und Kommentarfunktion ohnehin keinerlei Ahnung, wie viele Hörer ich habe oder wie oft das jeweilige File heruntergeladen wird. Das ist aber auch nicht schlimm, bewahrt es mich doch vor bitteren Erkenntnissen wie quasi interessiert dein Geschwafel niemanden oder gegebenenfalls einem Höhenflug, weil es doch so viele Downloads gibt. Zahlen sind nicht alles. Ob und was man mit diesem Podcast anfangen kann, muss der geneigte Hörer für sich selbst herausfinden. Man sollte ihn auf alle Fälle nicht zu ernst nehmen. Goethe formulierte seinerzeit: Man muss etwas zu sagen haben, wenn man reden will. Der Vorteil, wenn man dies im Podcast alleine tut, liegt auf der Hand. Es quatscht einem niemand dazwischen. Selbst dann nicht, wenn es blanker Unsinn ist. Ich hoffe einfach darauf, dass meinen Zuhörern das Gesamtpaket im Groben zusagt. Falls nicht, liegt es in der Hand des Hörers, einfach abzuschalten oder vorspulen im Sinne des Wortes ist heutzutage eher antiquiert und geht ja nicht mehr. Doch wer tut das schon? Zu groß wäre die Gefahr, doch vielleicht etwas zu verpassen? Zum Beispiel dieses konstruierte Gedankenspiel. Ein Corona-infizierter, aber unsymptomatischer Mensch ist ein Brötchen, jedoch nicht alles, denn eine Vogelgrippe-infizierte Taube oder Möwe klaut sich ein Tröpfchen-infiziertes Stück. Beide Viren verschwurbeln sich in der Taube oder Möwe und mutieren zu einem Corona-Vogelgrippe-Virus. Der Vogel macht einen letzten Schiss, trifft dabei den Autogriff oder die Klinke des Gartentürchens, vollkommen egal, bevor er irgendwo verendet. Irgendwer fasst daraufhin Griff oder Klinke an, wäscht sich in Abwesenheit eines Waschbeckens nicht sofort die Hände und das Virus gelangt über die übliche unvermeidbare Gesichtsfummelei in den Körper, wo es die Person infiziert. Die Symptome sind möglicherweise ähnlich, aber das Virus selbst ist neu und diesmal mit einer wesentlich übleren Letalität, sagen wir 50%, und einer längeren Inkubationszeit. Wem wäre dann immer noch nach »Ich habe meine Grundrechte und lasse mich nicht einsperren«? Mit dieser Überlegung lasse ich euch allein und das bestenfalls zu Hause. Anmerkung und oder Kritik wie üblich gerne via Twitter bei Radio KRD. In diesem Sinne, bleibt gesund und vorwiegend zu Hause. Bis bald, der DJ.